Richard Tsoi führt Besucher gerne persönlich durch die Dauerausstellung seines Museums. Sie erinnert an die blutige Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung rund um den Tiananmen-Platz in Peking am 4. Juni 1989. Richard Tsois kleines Museum befindet sich im 5. Stockwerk eines unscheinbaren Bürogebäudes in Hongkong. In Festlandchina käme er für sein Engagement ins Gefängnis. Hier in Hongkong leben wir immer noch in einer freien Gesellschaft mit Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit und einer unabhängigen Justiz. Selbst wenn unsere Regierung hier politisch voreingenommen ist, kann sie trotzdem nicht so einfach durchgreifen wie die Zentralregierung in Peking. Die Freiheit, sich offen und kritisch zu äußern, ist nach Ansicht vieler Aktivisten in Hongkong allerdings in Gefahr. Grund ist das neue sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz, das die Regierung in Peking Anfang Juli beschlossen hat. Es gibt den chinesischen Behörden noch mehr rechtliche Möglichkeiten, gegen Kritiker vorzugehen. Mit dem neuen Pekinger Sicherheitsgesetz könnte es aber auch für politisch aktive Hongkonger problematisch werden, zum Beispiel dann, wenn sie nach Festlandchina reisen wollen. Tsoi schildert die Situation bei einer Regierungspressekonferenz in Peking vor kurzem. Ein Reporter aus Hongkong fragte, was passiert, wenn Hongkonger Aktivisten nach Festlandchina reisen, fallen sie dann dort unter das neue nationale Sicherheitsgesetz? Und der Regierungssprecher wollte darauf nicht direkt antworten. Eine sehr undurchsichtige Situation. Nach der Verabschiedung des neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes sorgen sich Peking-kritische Hongkonger nicht nur ums Reisen. Viele fürchten, die chinesische Zentralregierung könne die Hongkonger Verwaltung unter Druck setzen, auch dort schärfere Sicherheitsgesetze zu erlassen. Gesetze, die sich gegen Pressefreiheit, eine unabhängige Justiz und die Rechtsstaatlichkeit richten. Das sind Werte, die uns in unserem Grundgesetz zugesichert werden. Wenn man nicht aufpasst, wacht man eines Tages auf und stellt fest, dass die eigenen Grundwerte von denen Chinas unterwandert wurden. Anson Chan war die Nummer 2 in Hongkongs Regierung, sowohl zu britischer Zeit bis 1997 als auch in den Jahren nach der Übergabe. Heute gehört die 75-Jährige zu den schärfsten Kritikern der aktuellen pro-Pekinger Regierung in Hongkong. Für den Fall, dass diese Sicherheitsgesetze nach dem Vorbild Festlandchinas plane, kündigt Chan Widerstand der Bevölkerung an. Falls die Regierung entsprechende Sicherheitsgesetze auch bei uns auf den Weg bringen will, müssen wir sicherstellen, dass diese unsere Rechte und Freiheiten nicht unterwandern. Dass auch die Hongkonger Regierung tatsächlich antifreiheitliche Gesetze auf den Weg bringt, ist längst nicht ausgemacht. Demokratieaktivist Tsoi ist allerdings der Überzeugung, dass der Druck der Regierung in Peking auf die Hongkonger Verwaltung wachsen wird. Das chinesische Sicherheitsgesetz setzt die Hongkonger Regierung juristisch und politisch unter Druck, selbst entsprechende Sicherheitsgesetze auf den Weg zu bringen. Das befürchten wir zumindest.